Hallo und schönen guten Tag. Guten Tag, guten Tag zu Talk Talk Fox. Heute in einer kleineren Besetzung, nämlich dem lieben Toni Ami. Hallo, lieber Toni Ami. Ich mache dich jetzt groß, damit alle dich sehen können. Hallo. Ich fühle mich gar nicht angesprochen, wenn du lieber Toni Abend sagst. Meinst du nicht, welcher Toni? Ich verstehe es nicht. Wer ist Martin? Und wer ist der Wer liebe... Wer weiß? ist Toni? Das weiß man auch Heute nicht reden so alle genau. über, irgendwie reden alle über Tonis. Ich kenne mich nicht aus. Es hat mich heute auch verwirrt. Und ja, ich bin immer der anmoderiert, weil kein anderer das möchte wahrscheinlich auch. Ich bin der Henrik. Hallo, guten Tag. Und heute in der kleinen Runde, leider ist der Fadenaffe, also der Marco, heute krank. Deswegen kann der leider nicht. Wir wollten eigentlich letzte Woche schon, es hat alles nicht so ganz gepasst. Das haben wir jetzt ein bisschen hin und her geraffelt. Und jetzt, ja, jetzt machen wir das halt so in kleinerer Runde und dann muss halt der liebe Fadenaffe, der ist auch lieb, muss der ein andermal dazukommen. Und ich glaube, das wird halt eine Fanboy-Runde. So ein bisschen. Wir haben Jetzt heute glaube als. ich auch. Ja, ne? Ich mach mal wieder. Ich muss jetzt ab und zu hin und her zurückswitchen von Hand, Ach damit so. man auch den Toni dann ab und zu sieht. Hallo. Ja, Fanboy-Runde. Und zwar geht es. Möchtest du es? Komm, halt du mal das dicke Teil in die Kamera. Oh. Komm. Deins ist dicker als meins. Ein dickes Teil in die Kamera. Das war nur das Erste. Ich habe ja noch das Zweite, das Dritte ist herausgekommen, aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt. Nee, du musst mal in die Kamera das länger halten. Ja? Ja, ich muss mal länger. Ja, hier, warte, ich Ja! behalte das schöne Bild, das andere ist vielleicht nicht jugendfrei. Kann mal passieren, dass das nicht Ja, jugendfrei ist. warte, ich halte es. Es ist so schwer, ne? Es ist so schwer, Es man kann es gar nicht. ist wirklich sehr schwer. Ja, The Walking Dead. Es geht um The Walking Dead. Und das gute Teil läuft ja schon eine ganze Weile inzwischen. Und wir wollen uns so ein bisschen mal an die Anfänge erinnern, wie das bei uns, wie wir drauf gekommen sind, wie die ganze Geschichte anfängt, was für Einflüsse das Ganze genommen hat auf andere Medien und was daraus entsprungen ist, was vielleicht auch noch gar nicht da ist und auch vielleicht so ein bisschen den kulturellen Impact. Also das ist heute sehr, sehr lose gehalten. Auch der Chat ist natürlich wieder so ein bisschen, bitte möglichst spoilerfrei, dazu angehalten, so ein bisschen was drüber zu erzählen, wenn sie Bock haben. Natürlich, wenn wir zeichnen das jetzt gleichzeitig auf, lokal nochmal, später für YouTube dann wie gewohnt und werden dann auch die Chatnachrichten voll vorlesen, damit dann auch das Ganze da nachzuvollziehen ist. Ja, The Walking Dead, Toni, wie bist du auf die Kiste eigentlich drauf gekommen? Kannst du das einmal anmerken? Ich hab das gerade schon überlegt, wo du gesagt hast, wir sprechen darüber, wie wir darauf gekommen sind, dass ich muss hart überlegen gerade. Ist ja auch schon lange her, wo das rauskam. Ich glaube, ich bin erst über die Serie drauf gekommen. Deswegen habe ich auch die Companion. Also, Echt? das war in dem Moment, wo du es nimmst, Das bricht Hände, Handgelenke. Wir haben das. deswegen ist Marco ja auch nicht da, weil ihm die Hände abgebrochen sind, weil er noch schnell nachlesen wollte, habe ich gehört. Alle beide auch so. Er wollte beide Companions Ja. haben und beide kaputt. Einfach abgegangen. Ich hatte das, glaube ich, mal irgendwie, ich sage das einfach mal in so einer ekligen Digitalversion. Die habe ich mal gefunden. Aber ich finde Comics digital lesen irgendwie ungeil. Deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt. Und ich bin, glaube ich, erst tatsächlich mit der Serie und ich glaube tatsächlich sogar erst mit der zweiten Staffel überhaupt angefangen, das Das zu lesen. wusste ich gar nicht. Ich dachte eigentlich, du hättest. Dann habe ich das Ja, ja hast du viel vor gedacht. dir gelesen. Also viel weiter vorher gelesen. Ja, ist okay, kann ich mitleben. Nee, das schockiert mich jetzt ein bisschen, weil das ist ein Fakt, den ich von dir noch nicht wusste. Und Ja, das werden auch immer weniger immer sein, die für ich. Überraschung gut. Toni Ami, das ist leer! Also ich. Bei mir ist es auch so, ich habe über so ein ganz, oder anders, fangen wir anders an. Es gab mal Mega-Upload. Es gab mal dieses krude Mega-Upload, wo alle Leute ihre so Files hochladen konnten. Und Ja, ich glaube, da habe ich irgendwie das nämlich auch her. habe ich sie vielleicht sogar dann zuschicken wollen, oder es Nee. gab es nicht mehr dann? Ich weiß gar nicht mehr. Nee. Also ist, irgendwo war ich mal auf einem Board unterwegs. Und auf diesem Board war es so, dass das so gehandelt wurde als der Shit. für Comicleser. Und Zombies fand ich damals ja auch schon interessant. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe ja eigentlich nicht so wirklich Comic und ja. Naja, ich lade mir mal so die ersten 40 Folgen runter. So als Paket oder 45 Folgen. Und dann habe ich halt das angefangen zu lesen. Es war in Englisch. Es ging. Nee, darf ich ja auch gar nicht sagen, wie weit es ging eigentlich. Für den Fall, dass man es noch nicht gelesen hat. Auf jeden Fall gelesen, gelesen, gelesen. Super, also am Rechner so mit Scrollen und so. Es war fürchterlich. Es hat echt keinen Spaß gemacht an sich, aber die Story hat mich so gehuckt und ich war auch gar nicht drauf so vorbereitet, was da eigentlich mich so erwartet. Und ja, dann habe ich das irgendwie dann wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, glaube ich. Also bis wie weit habe ich denn gelesen? Für Leute, die es wissen, so weit ungefähr, wie die Serie jetzt weit ist, so weit hatte ich gelesen. Circa und das war, es kam, also der Comic kam 2003 raus und ich habe es vielleicht 2005 dann gelesen? Nee, ein bisschen später. Bitte? Das Kompendium ist, glaube ich, bis Ende der dritten Staffel. Ja? Okay. Also ich hab nämlich mir nochmal extra rausgeschrieben, also es hat seit Ende 2003 gibt es die Comics. Und ich glaube, so vielleicht 3 oder 2 Jahre danach habe ich das dann vielleicht, glaube ich, angefangen. Mir wurde das dann auch im selben... Da haben dann Leute so empfohlen und haben auch gesagt, so, ja, hier, guck dir mal Cross dann und so, das ist auch total krass und so, und das musst du mal sehen. Und erste Ausgabe gesehen und damals so gesagt, so, ist vielleicht jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Weil es nochmal eine völlig andere Richtung ist. Und bin dann später eigentlich wieder... auch so ein bisschen heiß drauf geworden, glaube ich, dann durch die Serie, das weiter zu verfolgen. Und bin jetzt kurz davor, es auch weiter zu lesen inzwischen. Ich kaufe mir dann halt immer, ich versuche mir eigentlich, habe ich mir vorgenommen, einen Monat einen so einen Trade, heißt das hier, einen Trade zu holen, wo ich glaube 4 oder 5 Ausgaben, Paperback-Ausgaben drin sind und ja, bin jetzt halt in der schönen Situation, dass ich halt ausnahmsweise mal nicht weiß, wie es weitergehen könnte, weil sich ja Serie und Comic doch unterscheiden in dem Moment. Aber ich bin wirklich davon ausgegangen, dass du eigentlich, dass ich von dir drauf wieder gekommen, nee, bin ich wahrscheinlich auch, aber dass du es schon als alter Fuchs so, wirklich, das war nicht vorbereitet, dass du das irgendwie schon so sagst, ach ja, kenne ich schon lange, ey, machst du eh eine Serie draus, das ist so logisch, ey. Hätte ich jetzt gedacht. Naja. Nee. hast du falsch gedacht. Ja. Und was ich dann auch so in meinen Recherchen, also was mir früher nie so ganz aufgefallen ist, dass nach einer Weile der Zeichner gewechselt hat. Also am Anfang macht es Tony Moore. Der hat mit Robert Kirkman halt das Ganze angefangen, soweit. Kirkman hat sich halt das Ganze erdacht und aufgeschrieben und gemacht und getan. Und das hat dann nach wie viel Ausgaben? Ich glaube 6 oder 7 hat er dann. Nee? Meinst du nicht? Ja, doch, es kann sein. Ich glaube so im Dreh. Also das erste Kapitel quasi, ne? Ich ja, meine schon. Ja. Und dann hat es halt der Charlie Adlard gemacht. Ich muss persönlich auch sagen, ich mag den Stil von Tony Moore echt lieber. Ich habe aber früher immer gedacht, naja, der hat seinen Stil, also damals, wo ich das so noch geladen habe, auch nicht nett. Ich habe sie ja nett alle nachgekauft. Muss man ja auch mal so sagen, wenn man auch mal was irgendwie raubkopiert oder sonst irgendwie was, das ist dann auch wichtig, das dann nachzukaufen, wenn man das früher aus Geldnot gemacht hat. Das ist wichtig. Ja, ich dachte halt, das ist so, der hat halt den Stil geändert. Das ist halt so, du änderst halt irgendwann mal so und es soll vielleicht eine andere Richtung gehen und so. Nee, da hat einer gewechselt, weil der wohl die Zeiten nicht einhalten konnte. Aber es ist schon ein krasser Stilwechsel. Ja, irgendwie, ne? Nee, ich glaube einfach nur, die hatten sich in der Wolle. Ach, drüber aber hinaus noch, meinst du? Tony Moore und Robert Kirkman hatten sich irgendwie in der Wolle. Ich weiß es nicht. Also es kann auch sein, dass er, wenn er die Zeit nicht eingehalten hat, also dann Charlie Adlard ist ja, glaube ich, schneller im Zeichnen als Kirkman im Schreiben. Oh. glaube, das hat Köppen irgendwann mal gesagt, dass er kaum noch hinterherkommt, weil das ist irgendwie immer alles fertig und er muss super schnell arbeiten, damit er Adler überhaupt irgendwas zum Zeichnen hat. Das ist ja krass. Aber Ja, ist einer der schnellsten wohl. macht Edland nur das oder was macht er noch so? Ich glaube, der macht hauptsächlich nur das. Weil ich habe mal so ein bisschen versucht zusammenzutragen, auch was so, ich sag mal, ein bisschen behind the scenes irgendwie. Ich habe da mal so ein bisschen oberflächlich geguckt und gekratzt und geschaut und irgendwie habe ich gar nicht so viel gefunden. Also Kirkman hatte da halt wohl den Gedanken, eine quasi für immer fortlaufende Serie zu machen, die halt nicht filmisch betrachtet, nur so einen kleinen Ausschnitt zeigt und dass man halt sagt, oh, okay, jetzt haben die überlebt und dann fliegen sie mit dem Helikopter weg. Nein, die Sachen nach dem Helikopter sind noch wichtig. Und die Sachen, was ist denn diese persönlichen Beziehungen und das Ganze? Und das war so der Grundgedanke. Toni Moore hat das am Anfang mit visualisiert, aber dann ist wohl das Problem gewesen, ja, es gab wohl. Also Stress würde ich jetzt auch mal vermuten. Wahrscheinlich waren die untereinander auch vielleicht nicht so ganz happy mit dem Ganzen. Und dann folgte noch ein Rechtsstreit wohl, weil Moore gesagt hat, Kirkman hätte ihn nicht richtig bezahlt, also nicht ausgiebig, weil das ja ein riesiger Hit geworden ist. Dann hat aber Kirkman gesagt, Moment, ich habe dir viel zu viel bezahlt, Gegenklage und hast du nicht gesehen. Und dann, Amerika. ja, Broforce, ich weiß auch nicht. Amerika. Und dann haben sie sich halt überlegt, naja gut, ist anscheinend doch nicht so schlimm und jetzt mögen sie sich wieder so. Laut, also die Information habe ich jetzt von Sarah Borini. Ich weiß, also aus unterschiedlichen Quellen, vielleicht hasst sie sich auch immer noch und sie möchte das, ist nur Wunschdenken bei ihr. Naja, Das ist deine Recherche für vorher. nein, das habe ich jetzt mit aufgenommen. Das ist jetzt, der letzte Part ist Ja. jetzt das Gerücht, Okay. dass sie Okay. sich wieder mögen. Erschienen sind bisher über 145 Ausgaben. Eine sogar, habe ich gelesen, das fand ich sehr absurd. Ein Charakter, also eine Backstory von einem Charakter. Ja gut, Namen kann man ja sagen. Michonne ist im amerikanischen Playboy erschienen. Ja, das fand ich auch irgendwie schräg, aber ist okay. Also ich verstehe nicht ganz warum. Und ich überlege auch, es gab in der Serie dann auch einen gewissen Teil davon, ob das die Szene, also die Szenen quasi sind, die man im Playboy lesen kann. Weiß ich nicht so Weiß genau. ich nicht. Ich Weiß weiß ich auch auch nicht, wie nicht. die Verbindung ist, ob sich da irgendwer mal ausgezogen hat oder so. Kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Kirkman. Habe ich eigentlich ein Bild von dem guten Mann? Ich hatte hier hinten sogar eins gesehen, aber ich glaube, da ist er so zuge. Ja, ich hab eins, da sieht man es noch nicht ganz so. Mal gucken. Das ist wahrscheinlich wieder spiegelverkehrt, ich Profi. Das ist Herr Kirkmann. Das ist Herr Kirkmann. Und ich glaube, der muss nicht mehr arbeiten gehen. Irgendwann. Ich glaube, der hat eigentlich seinen goldenen Apfel quasi gefunden. Ach nee, goldener Apfel ist, Aber glaube das ich. finde Ja? find ich, find ich aber schön. Also ich finde immer so Leute, die irgendwie, also der hat ja wohl vorher irgendwie einen Job gehabt. Wie war das denn? Ich glaube irgendwie so Elektrikteile verkaufen oder so und war halt da nur Angestellter und hat halt eigentlich heimlich im Büro seine Comics gemacht. So hat die halt geschrieben und immer wenn der Chef reinkam, musste er so tun, als ob er arbeitet. Oder wenn er irgendwie mit einem Verlag telefoniert hat, musste er so tun, als ob er mit einem Kunden telefoniert und die Verlage waren immer total irritiert, weil er plötzlich irgendwelche Glühbirnen verkaufen wollte. Das ist schon irgendwie schön. Ich finde, wenn so jemand irgendwie, ich glaube, die hatten seiner Frau zusammen ein Haus mit zwei Zimmern. Und das haben die halt, und er hat halt gedacht, das mit dem Comic, das schaffe ich irgendwie. Und dann hat er es halt geschafft. Living the Dream, ne? Er hat halt gesagt, naja, na, no, komm irgendwie. Und Ja, ich das so glaube, alles auf eine Karte setzen. ja, er hatte ja noch so andere Sachen gehabt, so absurde Sachen wie Battle Pope, wo ich auch mal kurz reingeguckt habe und dachte so, was? Der Papst mit zwei Uzis und was? Das war irgendwie so komplett absurd. Fand ich irgendwie zwar auch lustig, aber hätte mich jetzt nicht gekickt so. Er hatte mehrere, ich glaube bei Image mehrere Miniserien, irgendwie auch mit Toni Moore zusammen. Genau. Das weiß ich nicht so genau. Und ja, dann hat er den halt fast größeres Verkauf und die haben sich dann auf The Walking Dead eingelassen, was ich irgendwie, das ist auch wieder so eine schöne Geschichte eigentlich. Die haben das rausgebracht mit einem Halloween-Special. irgendwie haben sie mehrere Serien neu gestartet und The Walking Dead hatte die kleinste Auflage von denen, die neu gestartet sind. Und Was? Ja. ist jetzt die erfolgreichste Serie, die sie überhaupt haben. Ich finde es aber fast ein bisschen absurd, weil um 2003, glaube ich, war das dann nicht auch schon wieder krass mit dem Zombie-Hype. Ja, es wollte keiner haben, ne? Also die haben es mir auch nicht abgekauft. Also der Verlag wollte es ja auch nicht machen als Zombie-Geschichte, sondern er hat ja gelogen. Er hat dann GZSZ wollte ja. er machen. Nee, er hat ja, nee, das ist ja auch nicht. Er hat gesagt, das ist eigentlich keine Zombie-Geschichte, sondern das ist eine Alien-Invasion. Und in den ersten Teilen sieht man schon so Hinweise, was mit den Aliens so ist, aber das weiß man doch nicht so genau. Das haben sie dann tatsächlich geschluckt. Und dann haben irgendwie nach 6 Ausgaben haben sie gefragt, ja, was ist denn jetzt mit den Aliens? Und hat er gesagt, ah, vielleicht doch nicht. Aber dann lief es halt schon so gut. Dann so muss man es, glaube ich, auch machen. Man muss denen sagen, Ja. es ist eine Fantasy-Geschichte mit sexy Elfen und ja, jetzt müsstest du Zombies sagen. Jetzt musst du eigentlich alles mit Zombies verkaufen. Es gab auch Ja, mal, ja. es gab auch vorher mal, gab es auch mal, oh, ich glaube 15 Jahre oder 10 Jahre vorher, gab es schon mal einen Comic, der hieß auch The Walking Dead, aber der hatte thematisch nichts damit zu tun, war begrenzt, glaube ich, auf 6 Ausgaben und mir wäre auch kein Zombie-Comic vorher bekannt, der Ja, so, vor allen Dingen der eigentlichen Hauptaugenmerk gar nicht so auf unbedingt Zombies legt, sondern ja tatsächlich mehr auf die Geschichten der Leute und das, was mit denen passiert. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an so krass auch angedacht war. Ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen, die Vision so ein bisschen gewandelt mit dem Ganzen. Aber macht für mich auch tatsächlich einen großen Reiz aus, dass es halt nicht, dass es halt nicht vordergründig nur um Zombies geht, sondern dass es halt eine Welt beschreibt und die Personen in dieser Welt und dass es halt wirklich ein Universum baut einfach drumrum. Und was ja auch inzwischen schon viel, viel drumrum gespawnt hat, also es gibt, ich habe gerade überlegt, gibt es ein Trading Card Game von The Walking Stimmt. Dead? Ich habe Alles, es gibt Monopoly und es ja. gibt Risiko und es gibt Spiel des Lebens. Nein. Gottes Willen, nein, I. Du hast 6 Kinder und bist in Rente. Gut, sie haben verloren. Hä? Ich hasse dieses Spiel. Ah. Naja, aber es gibt auch so, was jetzt drumherum gekommen ist. Es gibt Bücher, die zum Beispiel von einem Antagonisten einen größeren Teil noch mit beschreiben. Es gibt Spiele dazu. Es gibt da The Escapists, gab es ein Spiel, das geht quasi episodenartig größere Stellen im Comic durch. Wirklich auch Comic mehr als Vorlage. Es gibt die Serie, die super extrem erfolgreich läuft. Es gibt, was gab es noch an Spielen? Es gab von einer Hauptperson, ich kann ja auch einen Namen sagen, Daryl Dixon, gab es auch was. Das war aber, kam nicht so gut an, sagen wir es mal so. Es war halt so ein typisches Lizenzspiel, was auch nicht so wirklich, was vielleicht ganz nett gewesen wäre, hätte man wirklich mehr Geschichte erfahren, aber eigentlich nicht so wirklich. Dann soll, ich glaube, Ende nächsten Jahres soll tatsächlich von den Machern, die auch Payday 2 gemacht haben, soll ein Team-Spiel, ein Koop-Spiel von The Walking Dead rauskommen, wo man aber noch nicht so viel mehr weiß, nur dass die sehr viele Referenzen sich nehmen vom Payday und wie sie die Mechaniken ausnutzen wollen und so. Und daran kann man schon erkennen, das ist halt wirklich ein riesiges Universum. Mondknopf fragte gerade, ob es dazu auch ein Pen and Paper gibt. Es wäre total passend, wenn es so etwas gäbe, weil es ansonsten nur ein englisches System dafür gibt, das nennt sich All Flesh Must Be Eaten. Also alles Fleisch muss gegessen werden. Sollten sie auch im Deutschen so lassen, das klingt sehr lustig. Alles Fleisch sollte gegessen werden. Und es wäre eigentlich das Perfekte, um daraus was zu basteln. Da frage ich mich, also das müssten sie eigentlich noch machen und hätten sie wahrscheinlich auch ganz schnell einen Partner mit im Boot, der das machen wollen würde, aber wer weiß. Ja, ansonsten, was gibt es denn, wo fangen wir denn am besten an, um einfach mal über den Comic zu reden? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir die jetzt kaufen wollen würde. Ich würde jetzt sagen, oh, ich möchte jetzt das frisch anfangen und so weiter. Was würdest du empfehlen, Toni? Sollte man lieber das Kompendium kaufen oder sollte man tatsächlich hier diese kleinen Büchlein kaufen? Was ist so dein, ich ahne es schon fast, aber was ist dein Favorit da? Das Kompendium gibt es gar nicht auf Deutsch, oder? Ich meine schon. Ja, are you Doch, sure? doch, doch, doch, Are doch, doch, you doch, doch. sure? Are you sure? Are you sure? Muss ich jetzt Amazon gucken? Hey, keine Werbung, bitte. Blablablon, habe ich schon gesagt. Ja, also ich habe mir das Kompendium einfach gekauft, weil es im Endeffekt günstiger ist. Auf Schlacht dann einfach mal $60 rauszuhauen, anstatt. Also das war eigentlich der einzige. Ich wollte halt alles am Stück haben und lesen. Und ich habe halt dann gesehen, es gibt zwei Companion, die habe ich mir gekauft. Und dann habe ich mir drei Trades gekauft. Und dann habe ich die Hefte gekauft. Also ich bin jetzt komplett auf dem Ist-Stand. Gibt es übrigens in Deutsch, habe ich gerade nachgeguckt, seit Okay. 2013. Wie teuer ist das? Das kostet 50 € und wenn man sich einen einzelnen Trade kauft, wo ich glaube, wie viel waren es? Vier oder sechs? Vier oder sechs Ausgaben waren, also von diesen Papers, dann Ja. bezahlst du 16 €, hast dann aber halt, könntest theoretisch dir, das ist jetzt auch das, ich habe es halt so angefangen, könntest dir halt theoretisch so eine Buchwand damit komplett voll machen und dich daran freuen, dass da eine Million Mal The Walking Dead steht. Ja, du ziehst so ein Gesicht, aber jetzt stehe ich da. Jetzt kann ich nicht nach 12 Ausgaben Das kann ich stimmt. nicht sagen, oh, jetzt kaufe ich das Compendium. Das geht auch nicht. Und so Ja, habe ich das dann stimmt. immer, habe ich dann, das ist wie so eine Miniserie, die ich dann immer gucke, so ein Stück, und dann freue ich mich und denke ich so, oh ja, ich will eigentlich die nächste kaufen, aber 16 €, na, ich warte noch einen Ticken. Und ich bereue es auch nicht, dass ich es jetzt eigentlich ein zweites Mal lese und dass ich die Serie noch zusätzlich gucke. Bereue ich gar nicht, weil es liest sich einfach sehr, sehr gut. Also das muss man mal so sagen. Das fand ich eher von Vorteil, dass ich, also dass die Serie schon lief, ich glaube. Ja, doch, es müsste ja die zweite Staffel gewesen sein. Ich glaube, hätte ich das Comic ja nicht gelesen und wüsste, dass es noch gut wird, hätte ich bei der Serie auch gedacht, ugh. Es Also ist die so. zweite Staffel war ja schon echt ein Griff ins Klo. Ja, aber beim Comic, du hast ja wesentlich weiter inzwischen gelesen als ich. Hattest du beim Comic mal das Gefühl, dass es auch eine sehr viel schwächere Phase gab, weil ich habe sie bisher nicht ausmachen können? Nee. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe das Was? Gefühl, dass was in der Serie die schwächere Phase war, das gibt es ja im Comic gar nicht. Das ist ja, das haben sie ja, also nicht ganz rausgelassen, aber das ist ja viel kürzer alles. Der verhunsbeutelt quasi. Also es war im Comic eigentlich perfekt vorgemacht und dann irgendwie so verhunzbeutelt ganz, ganz viel. Was Ja, eigentlich. ich glaube, das ist einfach wieder so eine Umsetzungsgeschichte. Ne? Was macht man vom Comic, was macht man in die Serie rein und sind ja schon echt viele Figuren so und ich glaube, man kann sich einfach sehr viele Hauptdarsteller dann gar nicht leisten. Das ist natürlich auch wieder wahr. Wir müssen wieder ein paar Verträge erstmal auslaufen. Ja. Lass uns doch mal anfangen beim Ganzen. Also ich. Es ist eigentlich jetzt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, es ist eigentlich schlauer, sich jetzt das Kompendium einfach zu kaufen. Allerdings sollte man sich dazu auch noch Stahlhandschuhe für die Gelenke kaufen, damit man Hanteln, das. dann kann man zwischendurch. Ach wohl, Hanteln brauchst du dann ja nicht. Kannst du Nee. mal den ja. Also das kannst du nicht mal eben so auf dem Klo lesen. Obwohl doch vielleicht, wenn du es dir auf die Schenkel legst, dann geht es vielleicht. Aber die brechen dann auch ab. Es gibt doch bestimmt irgendwo also eine Grammanzahl, wie viel das wiegt. Das google ich jetzt. Wenn du das googelst, ja, The Walking Dead fängt an, eigentlich noch gar nicht so, doch fängt schon spannend an, aber ich gucke einmal kurz. Das ist tatsächlich auch nur eine Seite. Es ist nur eine Seite, ja, das finde ich auch. Das ist mit das Schönste daran. Das ist stimmt, ich hatte das irgendwie so 2, 3, 4, 5 Seiten in Erinnerung. Es fängt eigentlich recht unspektakulär an. Nein, eigentlich. Wie soll ich sagen? Oh, nee, unerwartet. Unerwartet trifft es besser. Man sieht am Anfang halt einen Shootout zwischen zwei Polizisten, Rick und Shane. Rick ist die Hauptperson, die hier unten angeschossen wird und auch ziemlich heftig, so wie das aussieht. Also so, als ob ihm so die Hälfte da irgendwie komplett fehlt. Und wacht dann, zack, auf der nächsten Seite plötzlich im Krankenhaus aus. Man weiß nix, Man kann sich natürlich denken anhand des Frontcovers, dass es vermutlich hier nicht um Wichtelzwerge geht. Aber wird so ähnlich wie die Hauptperson in das Ganze reingeworfen und sieht auch schon hier oben, dass der Gewaltfaktor durchaus, da haben wir es vielleicht sogar, nee, ich weiß schon, welches Bild ich eigentlich zeigen wollte. Der Gewaltfaktor ist nicht ohne. Das heißt also, ihr wollt wahrscheinlich das nicht eurem 6-jährigen Sohn hingeben und sagen, guck mal, lernst du fürs Leben, voll super. Nein, das ist durch und durch von vorne bis hinten und darüber hinaus Erwachsenenunterhaltung. Immer in einem, wie ich finde, in einem Rahmen, den man irgendwo nachvollziehen kann. Oh, ich wechsle mal das Bild gerade. Ja, die Szene eigentlich schlechthin mit dem Gack-Gack-Gack, mit dem Bicycle Girl. Das bringt mich gerade auf den Gedanken, es gibt auch, die habe ich leider immer noch nicht gesehen, es gibt ein paar Hintergrund. Folgen, also es gibt so kleine Episoden, die zum Beispiel auch die Story von dem Bicycle Girl beleuchten. Episoden, genau, das war das Wort, das mir gefehlt hat. Und hast du die gesehen? Ich weiß gar nicht. Sollen aber ganz gut gewesen sein. Also so viele kleine Einzelstories. Ach Okay. so, stimmt. Was ich auch vergessen habe, es gibt natürlich sehr, sehr gute Telltale-Adventures zu The Walking Dead, die inhaltlich gar nichts, also bis auf dass es in einer anderen Region spielt, aber die Charaktere haben fast keine Schnittmenge zu denen, die man aus Serie und Film Comic kennt. Film. Glenn ist mit drin, oder nicht? Glenn ist mit drin, ja. Aber es ist halt wirklich nur so gastauftrittsmäßig. Also es ist halt, um so eine Brücke zu schlagen, aber es ist halt nicht wirklich. Macht halt nicht so wirklich viel. Und ich blätter hier gerade so durch, weil ich suche jetzt eigentlich eine. Ja, genau. Man hat dann zum Beispiel begleitet dann Rick auf seiner Reise zwischendurch. Ich muss wieder umschalten. Das ist doof, wenn man noch zu zweit da ist, dann muss man immer umschalten. Macht das gar nicht händisch. Wir begleiten ihn dann halt, wie er versucht, zu seiner Familie wiederzukommen und trifft dann auf dem Weg noch ein paar andere nette Menschen, die, was ich ganz schön finde, die später noch in der Geschichte, das kann man, denke ich mal so sagen, noch eine Rolle spielen. Sehr viel später. Also es werden immer mal wieder Leute wieder hervorgezogen. Es werden immer, passieren immer sehr, sehr unerwartete Sachen. Es sind immer. Es ist keiner sicher, vor allen Dingen beim Comic. Es ist halt wirklich so, da hast du nicht wie bei einer Serie das Problem, dass du einen Vertrag einhalten musst, sondern du kannst einfach sagen, oh, der ist tot. Bam. Und Er hat irgendwann, ist gar nicht so lange her, da hat er gesagt, er ist jetzt mit der Serie an einem Punkt, wo er sagen kann, es wäre kein Problem, dass Rick stirbt, weil Carl könnte die ganze Serie einfach so weitertragen. Und alle so, what? What? In Comic oder Das ist Serie? schön. Im Comic. Ich glaube, die Serie kommt nach der Staffel dazu. Ja, ich habe so ein bisschen. Man muss dazu auch sagen, man weiß halt nicht, auch wenn man was Dinge aus dem Comic weiß oder aus der Serie, heißt das nicht, dass man ummünzen kann. Es sind viele Sachen ganz anders passiert. Es sind Charaktere wichtiger gewesen oder unwichtiger gewesen. Es gab Später Charakter. eingeführt worden, oder? Ja, oder Es auch zum gibt welche, Beispiel. die es ja gar nicht gibt. Ja, oder In einem ersetzt anderen werden durch Medium. andere. Also da gibt es zum Beispiel halt den Liebling der Serie, Daryl Dixon, gibt es zum Beispiel so im Comic bisher nicht. Dafür gibt es einen anderen sehr, sehr coolen Charakter, den ich allerdings auch noch nicht kenne. Ja, da atmest du zu Recht deine Luft ein. Ja, ich frage mich immer, wie, also ich rede ja so gerne über die Serie und über die Comics und wie weit ich da überhaupt irgendwas sagen darf. Aber es ist ja kein Ersatz, sage ich einfach mal so. Was ist kein Ersatz? Ach so, weil, also lag ich falsch jetzt mit meiner Annahme jetzt in dem Moment. Ja. Ach so, ich hatte das Also so es sind ähnliche verstanden. Figuren. Naja, das ist auch mal so angedacht gewesen. Dass es gab so mehrere irgendwie, also Cover, da gab es halt Dwight auch schon. So, dass die Figur, um die es geht, die halt sehr ähnlich ist wie Daryl. Und es gab halt so Cover, wo sie, das waren glaube ich so 1. April-Cover oder sowas, wo alle gedacht haben, jetzt kommt Daryl Dixon in die Comics, wie geil ist das denn? Und dann war es im Endeffekt mal nur Dwight, weil er halt genauso aussieht. Ah, Also okay. ähnlich. Also habe ich das dann doch ein bisschen verkehrt verstanden. Das Ganze Es wird. war eine Zeit lang so, bis sie es halt jetzt bis zur vorletzten Episode der sechsten Staffel. Das ist halt das. Was ich auch beim Comic, ich blätter ja gerade so nebenher so ein bisschen durch, ich finde es immer ganz schön, dass sie sich halt auch diese komplette Seite einfach mal einnehmen für so ein Bild und dass es so viele schöne Details gibt. Also ich kann nicht erahnen, wie lange das dauert, um so eine Seite zu zeichnen. Also, wie ist das eigentlich? Ich habe gelesen, später werden die auch noch getuscht. Da haben sie einen dritten noch mit drin, der tuscht da drin. Wie kannst du das, wie sehr verändert das den Stil? Kann man sich das irgendwie, es fällt mir schwer, sich das jetzt vorzustellen, weil der Stil ist später halt auch nochmal ganz anders. Und ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich den späteren Stil beschreiben soll. Ja, es verändert sich durchaus doch. Es ist halt auch viel schwarz-weiß nachher. Man merkt ja auch, es gibt ganz viel. Also bei Charlie Adler gibt es halt kaum Grau. Er hat halt immer nur schwarz und weiß zwischendurch. Und es gibt halt tatsächlich jemanden, der nur die Grautöne macht. Das finde ich auch schön. Ja, es ist schon, glaube ich, einfach eine Zeitfrage dann. Wobei, wann kommt in Amerika, in welchen Abständen kommt der Comic raus? Ich glaube, jeden Monat. In Amerika variiert das ja. Also sie machen mal eine Zeit lang jeden Monat. Es gibt auch mal 14 Tagesabstände, so dass sie einfach irgendwie ein halbes Jahr für alle 14 Tage eins rausbringen. Das ist nicht so festgeschrieben wie bei uns jetzt. Mhm. Weil hier greifen die Verlage ja auch nur auf das zurück, was eh schon da ist. Jetzt wüsste ich natürlich auch noch gerne, ob die Comics, sage ich mal, inwieweit die Symbiose zwischen Comic und Serie, wie weit das gegriffen hat. Weil, ich frage mich das ein bisschen, wie viele Leute, die Serie sehen, haben auch wirklich sich die Comics dann gekauft und lesen die auch wirklich? Oder inwieweit hilft das auch dem Comic dann wieder weiter? Ich kann mir fast vorstellen, dass die Leute sagen, oh, warum soll ich den Comic kaufen? Ich habe ja die Serie gesehen. Was, nee, glaube ich. Traurig. Ist ja viel, die sind ja viel weiter. Also fast, ja, sehr viel weiter. Jahre. Ja, aber dafür musst du erstmal wissen, dass es halt in den Comics ja ganz viele Sachen ganz anders sind. Und auch cooler. Ja. Das ist ja auch noch so eine Sache. Und auch cooler. Und cooler. Ach, hier wieder so eine schöne Doppelseite, die ich mal zeigen muss. Also schön liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber. Ich sag, ich kann nichts zeigen, ist leider so schwer alles. Ist alles so schwer. Ja, deswegen habe ich die natürlich gekauft, weil ich wusste, ich zeige euch später Bilder. Und ich brauche meine Handgelenke noch. Geht ja nicht mehr. Geht ja nicht anders. Ja, und Maya ist da. Hallo Maya. Hallo Maya. Und Maya sagt, sie hat nur die erste Staffel gesehen und fand die nicht so packend. Und den Comic findet sie viel besser. Keine Ahnung, warum, direkt, ja. Ich möchte dazu direkt sagen, tu dir Staffel 2 vielleicht noch an und Staffel 3, ab da wird's besser. Also eindeutig besser. Und also ich glaube, es gibt keine Serie, die... Also ich hab physische Schmerzen, wenn ich das gucke. Also es gibt so Szenen, wo ich denke, das können die jetzt nicht machen. Das ist Fernsehen, Leute, es geht nicht. Und es ist einfach zu spannend. Ich bin auch zu alt vielleicht dafür. Also den Comic finde ich auch so... Ich habe bisher keine Ausgabe gehabt, jetzt wo ich gesagt habe, oh, das ist jetzt irgendwie lahm. Oder das ist irgendwie gar nicht interessant oder sowas. Oder ich kann bestimmte Moves von Charakteren nicht verstehen. Und wenn ich sie nicht verstanden habe, dann wurde das irgendwie später dann halt irgendwie ersichtlich. Oder die Person war einfach verrückt. Das kann natürlich auch mal sein. bei der Serie fand ich dann wieder das Ding, in der ersten Staffel haben sie sich sehr noch am Comic dran gehalten, fand ich. Und später wurde es dann... wurde es in dem Moment schlechter. Ich glaube, wann war das denn? Wann fing das denn an? Ich glaube, die zweite, es wurde dann zwischen 2 und 3, irgendwo gab es so eine Phase, da war das fürchterlich, fürchterlich. Dann haben sie das Personal ein bisschen umgestellt und dann wurde das ab einer bestimmten Folge, wusste man sofort, ach du Scheiße, ab jetzt wird's gut. So, ich habe dann 10 Minuten nein, 5 Minuten reingeguckt und war sofort hin und weg und wusste, okay, ich kann's wieder gucken. Und das war so die Phase, glaube ich, wo sie sich so ein bisschen von Comics entfernt hatten und irgendwelche komischen eigenen Sachen machen wollten. So ein bisschen, glaube ich, wie wie Game of Thrones auch schon so einen Fehler gemacht hat und so eigene Geschichten so ganz komisch, also so eigene Ideen so ganz komisch verwurstet haben und dann wirkte es wie Xena in schlecht. Und naja, ich weiß nicht. Also das ist dann sehr, sehr gewagt, sich dann so aus dem Fenster zu lehnen und dann irgendwie die Fanbase dann irgendwie und auch so eine langweilige Serie zu machen. Ich hatte das Gefühl, die waren irgendwie eher zurück beim Comic ab der dritten Staffel. Also nicht, dass sie was Eigenes machen, sondern dass sie sich eher wieder Richtung Comic orientiert haben. Ja, genau, so langsam. Aber es war halt so eine lange Dürrephase, wo ich mir einfach sage, ich kann eigentlich eine komplette Staffel, kann ich mir die Synopsis durchlesen und weiß dann alles. Und dann ist gut, weil da halt auch, weil es halt einfach nicht so toll war. Wobei es toll hätte werden können, ich hätte es denen auch gegönnt, aber es war halt einfach schlecht umgesetzt und langweilig. Und wenn die Serie langweilig ist, dann kannst du auch noch so viele Zombies da reinmachen und dann ist es auch nicht besser. Genauso ist es halt. Das Comic bleibt beständig bei interessanten Charakteren. Es bleibt halt beständig so, dass du halt immer mehr merkst. Ja, also der große Turn ist ja The Walking Dead. Nein, was heißt der große Turn? Eigentlich ist es nicht der große Turn. Ah, darf man das sagen? Mit dem Titel? Was Na, mit dem Titel? ja. Naja, nee, ich lass es mal lieber weg. Also es ist. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, weil ich jetzt das jetzt gerade nicht so verraten möchte, unbedingt. Also es ist halt eine People-Story, trotz alledem. Du hast natürlich deine Gewalt hier dabei und so weit nach hinten kann ich auch schon wieder nicht gehen, weil da auch schon wieder so ein Kicker drin ist, sonst würde ich jetzt den Leuten so ein bisschen Ja, ich finde, wir reden auch noch über das erste Band. Also, es ist ja irgendwie, oder war ich auch gerade? Das finde ich auch schön. Das ist so ein klassisches, finde ich, The Walking Dead-Element. Das ist, es gibt irgendwie so ein paar Seiten davor, gibt es so irgendwie diese Nacht, da fängt es an zu schneien und sie sitzen alle mit der Gruppe vorm Lagerfeuer und alle erzählen irgendwie, wo sie herkommen und was sie vorher gemacht So haben. richtig viel Dialog dann in dem Moment, wie man hier sieht. Richtig, genau. Und der unten rechts. Jetzt bei dir, das ist Jim. Und der erzählt halt nichts. Er sagt halt, er ist Mechaniker. So, also er erzählt gar nichts. Und dann blätterst du ein bisschen weiter und alle erzählen und plötzlich kommt aus dem Nichts ein Zombie, beißt zu Ich und zack. alle drehen durch und irgendwie weiß keiner, was überhaupt so los ist. Und dann dreht Jim durch. Das ist echt gut. Man hat es nicht kommen sehen, trotz alledem, weil das so eine. Oh, ich schalte mal zu dir um. Stimmt, du hattest So, ja und er Englisch. erzählt halt nichts und dann ist halt so scharf, ich kann es nicht sehen, ich muss unten Ja, durchgucken. es ist schon besser. Okay. Und dann wird halt irgendwie klar, dass seine ganze Familie umgebracht wurde, irgendwie in den letzten Tagen. Und er halt irgendwie ruhig ist, aber halt drunter leidet und sich halt rächt. Und wie es halt so ist, ne, in Zombie-Geschichten, ist nur ein Kratzer. Bis zum Knochen. Ist nur ein Kratzer bis zu den Knochen durch. Das stimmt, das ist Und ein ich finde, das sind typischer. so und das, ich habe das Gefühl, die haben alles so im ersten Kapitel abgearbeitet, alles, was so klassisch Zombie ist. So, also die haben irgendwie, die meisten sind tot und es gibt riesige Horden in den Städten und die Regierung konnte es nicht aufhalten und irgendjemand wird gebissen und das finde ich, er entscheidet sich halt dann, er weiß, er wird halt auch ein Zombie und er entscheidet sich halt zurückgelassen zu werden. Und er entscheidet, das finde ich, das ist so, das ist ja, die Leute werden ja meistens irgendwie in diesen Camps, die werden dann auch Zombies und dann greifen sie die anderen an, weil keiner weiß, was da los ist, aber da ist irgendwie schon klar, was ist. Und sie lassen ihn zurück und er hat halt die Hoffnung, dass er aufsteht und wieder losgeht und dann vielleicht als Zombie seine Familie wiederfindet. Fast so ein bisschen Das finde ich so schön. melancholisch. Ja, das stimmt. Aber der ist ja auch in der Serie drin. Das finde ich auch schön. Ja, das stimmt. Das war auch eine der schöneren Umsetzungen dann in dem Moment. Laraka hat gerade im Chat was Interessantes geschrieben, was mich an The Walking Dead am Anfang gestört hat. Keiner von den Menschen hat jemals von Zombies gehört. Das stimmt. Das Wort Zombies, genau, hast du auch geschrieben, kommt ja nie vor. Das liegt daran, dass es so ein bisschen natürlich Paralleluniversum ist. Und dass es Zombies. in der Form, in der Popkultur oder auch in der, in dem Ganzen, wo es ursprünglich herkommt, aus der Voodoo-Kultur und so, dass es das nicht gab. Das gab es, war einfach so nicht vorhanden und deswegen wussten die Leute auch nicht, dass man ihn das Gehirn zerstören muss, wie das ist mit dem Wiederaufstehen. Die Kommunikation war ja auch anscheinend nicht so sauber, wie man so ein bisschen aus Fear the Walking Dead mitbekommen hat, dass das alles irgendwie erst versucht wurde, so ein bisschen zu unterdrücken. Hat so ein paar nette Parallelen zu War Dead, dem Buch von. Ach, jetzt habe ich den Namen auf der Zunge. Max Brooks. Max Ich Brooks, hatte den ja. Mund voll mit Wasser. Den, das ist nämlich der Sohn von Mel Brooks und der hat da ein Survival-Ratgeber geschrieben und hat auch so Kurzgeschichten geschrieben über die Entstehung. Es hat lustigerweise einige Parallelen, wobei Kirkman gesagt hat, dass er sich das nicht geben kann, weil das sonst seine Arbeiten beeinflussen würde und das möchte er nicht. Deswegen würde er sich das erst geben, wenn die Serie abgeschlossen ist. Wobei ich immer mehr daran glaube, dass das noch sehr, sehr lange dauert, bis die Serie abgeschlossen ist. Aber man hätte so in Buchform eigentlich relativ gut, wenn man so ein bisschen lesen möchte und so Einzelgeschichten rund um den Globus, kann man das sich auch nochmal ganz gut durchlesen. Ich weiß gar nicht, habe ich das Buch verliehen? Habe ich es da? Es ist ein Buch, das ich gelesen habe. Ja, es kommt selten vor. Ja, das habe ich sogar sehr, sehr schnell gelesen. Das war während meiner Ausbildung bei beim Magenta Tee. Und dann habe ich das schnell durchgelesen. Das fand ich gut. Vor allen Dingen die Geschichten in Japan fand ich sehr, sehr interessant. Ja, also insofern ist es erklärt worden. Man weiß ja auch nicht, woher der Virus kommt. Es wird in der Serie technisch erklärt, aber es kann auch nicht gesagt werden, wie, warum, weshalb, wieso. Nee, nicht so Das gibt's auch. direkt. In dem Comic gibt es das ja auch gar nicht. Das ist ja auch alles komplett für die Serie irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen fürs Mainstream-Publikum nochmal schnell einen Wissenschaftler hinten reinknallen und nochmal schnell sagen, das ist hier irgendwie ein Virus, wir wissen es auch nicht so genau. Und hier sind die Synapsen, bling, bling, bling. Und jetzt bringe ich euch alle um. Das war irgendwie, das gibt es im Comic gar nicht. Da ist Das es halt so. Ist wie es ist. war okay. Es war an sich eine nette Ruhepause. Es Ja. ist das wiederum. Es gibt diese Ruhepausen im Comic wie auch in der Serie. Es gibt diese Momente, wo halt nichts passiert. Wo es nur allerdings, wo man manchmal so denkt, so ist das einfach nur. Es kommt so. Wie soll ich sagen? Man weiß dann, ja, irgendwas geht wieder schief und dann müssen die wieder flüchten. Und dann geht es halt 20 Ausgaben nur darum und dann. Das weiß dann auch Kirkman zum Beispiel. Und hat auch in der Zukunft das so ein bisschen angegangen, ist wohl auch viele andere Sachen angegangen, die kritikwürdig waren. Ich kann da nicht so genau was zu sagen. Das könnte Tony, aber das, ja, er weiß, er hat die Spoilersperre vorm Gesicht. Und naja, ich glaube, das ist auch so eine Qualität, wenn man sich seiner Geschichte und seinem Spannungsbogen selbst sehr bewusst ist, was der Comic definitiv ist und was auch von den Geschichten einfach, von den Charakteren, die bleiben ja nicht gleich. Die Charaktere entwickeln sich der Welt entsprechend. Also da gibt es Leute, die sind extreme Feiglinge und können nicht über sich hinauswachsen. Es gibt Leute, die verrohen fürchterlich. Und die kennen halt nichts anderes mehr als Survival und ich muss durchkommen und ist mir scheißegal, ich schieße jetzt meinem Kollegen ins Bein. Und ob der da jetzt liegt und gefressen wird, naja, ich komm bis zum nächsten Tag immer hin. Es gibt unterschiedliche Gruppierungen, die unterschiedlich vorgehen. Es ist natürlich irgendwann auch Kannibalismus, ein Punkt, wo sich Gruppen auf der Welt so unterscheiden. Man weiß übrigens auch gar nicht, was mit außerhalb Amerika ist. Ich glaube, das wurde auch nicht bei Fear the Walking Dead geklärt. Oder? Das weiß ich, das habe ich nicht gesehen. Ach so, ach, hast du gar nicht gesehen. Ach so. Ja, auch da stark angefangen. Naja. Das war meine Redaktion, Entschuldigung. Ja, Aber The Walking Dead war am Anfang ja auch schlecht, die Serie, also. Fandst du, ehrlich, die erste Staffel? Ich bin ja nicht so zufrieden mit dem Casting von Laurie, also von der Frau. Das ist ja die furchtbare Doktorin aus Prison Break vorgewesen. Die fand ich da schon ganz furchtbar. Da habe ich gedacht, oh, bitte nicht. Das ist auch, aber es ist auch, es hat ja auch sehr viel Wert, dass man so eine Figur so abartig scheiße finden kann. Das muss man ja erstmal hinkriegen. Und Laurie ist aber wirklich keine wirklich beliebte Figur, weder im Comic noch in der Serie. Da denkst du auch, was bitte, bitte bringt sie doch einfach um. Was, oh, bitte, es bringt doch nichts. Bitte. Es macht aber nochmal einen Unterschied, ob wie bei zum Beispiel Breaking Bad, wenn ich jetzt an Skyler denke, die wird immer gehasst, aber ist eigentlich, soll, wurde, also wurde nicht so geschrieben, weil man muss einfach ein bisschen so über die Geschichte nachdenken. Bei Laurie habe ich manchmal das Gefühl, dass die bewusst so geschrieben dargestellt wurde, so ein bisschen, ne? Ja, es ist ja so eine klassische Dreiecksbeziehung, ne? Irgendwie. Er ist weg, der Mann ist weg und sie weiß nicht, ah, lebt er oder nicht. Ich fange mal was mit seinem besten Freund an. Ah, ist jetzt doof, jetzt ist er wieder da. Ich weiß auch nicht. Ah, Das ist so. Das fand ich, hat, glaube ich, der Serie einfach in der ersten und zweiten Staffel das Genick gebrochen, dass sie diese Dreiecksscheiße da so lange Ja, durchgezogen dass es haben. so lange war, ne? Das Ja, ist es war halt, furchtbar. einige Sachen sind halt, also im Comic ist es halt wirklich, ich habe bis zu der, ich sag mal, Auflösung dieses Story Arcs, habe ich, das geht dieser Band hier so weit und die Serie zieht es unglaublich in die Länge und eigentlich denke ich mir dann so, oh, oh nee, eigentlich, ich hasse die alle, ich hasse, also außer jetzt Rick und sein Sohn. Aber oh, boah, es war anstrengend. Und das wollte ich auch eigentlich, ich habe dann immer gedacht, naja, die werden den Storystrang schon irgendwie umsetzen, wie und ach und naja, ich weiß nicht. Also, Hallo Monster fragt gerade, ob sie nochmals Staffel 2 gucken soll. Ich weiß nicht, ab wann es doof wurde, richtig doof, ich hab's vergessen. Ob 2 Ab schon zwei, anfing? ja, doch. Also Staffel 1, wir machen, besprechen ja quasi den ersten Band und die erste Staffel, oder? Wir Staffel 1 versuchen es, endet ja. ja quasi mit diesem Labor, mit diesem Professor, der sagt, es bringt alles nichts, komm, wir legen uns alle in der Ecke und sprengen uns in die Luft. Und dann landen sie ja in Staffel 2 auf der Farm. Und die Farm, also. Das ist wirklich ein bisschen GZSZ alles. Und Aber irgendwie nee, aber noch schlechter. auch Und der nicht, Dr. Joe Gerner fehlt. ja, es ist nicht nachvollziehbar, warum tun sie das? Warum, die dürfen nicht ins Haus oder doch? Oder wo ist eigentlich Karl? Und Karl! ja, wo ist eigentlich Karl? Geht's Ich weiß aus? es auch nicht. Das ist irgendwie, da gibt es irgendwie so einen super Cut, irgendwie, wo sie aus der ganzen Staffel immer Laurie reingeschnitten haben, wo es darum geht, wo Karl ist, weil eigentlich nie jemand weiß, wo dieses blöde Kind ist. Schön. Also würde ich tatsächlich sagen, wenn man die Geschichte, wenn man die. Ich würde bei der Serie Staffel 2 tatsächlich fast weglassen. Also wenn ich sie kaufen müsste, würde ich sie nicht kaufen, würde ich sie weglassen, die Synopsis lesen. Man hat wirklich nicht wirklich was verpasst. Wenn ich das Buch, also die Comics hätte, würde ich nichts weglassen. Komplett gar nichts, weil alles gut war, weil ich mit allem zufrieden war im Endeffekt. Kirkman war wohl ein bisschen unzufrieden mit dem Abgang mancher Personen oder mit manchen Entwicklungen. Da musste ich heute zwischendurch so nochmal drüber nachdenken. Dann ist es ja eigentlich richtig, wenn man auch mal wenn man so irgendwie ein paar Jahre später guckt und dann ist man irgendwie dann doch unzufrieden so, aber erst so eine ganze Weile danach. Das hat dann ja auch irgendwie was. Dann kommt man so ins Denken, ah ja, wenn er noch weitergelebt hätte oder wenn er sich nicht von der Gruppe getrennt hätte, was hätte das alles gegeben und so. Ich glaube, man spinnt dann halt so Gedanken, was hätte der Charakter vielleicht für einen Unterschied dann gemacht. Ja, aber ich finde das verrückt, das ist ja eigentlich, weiß ich auch nicht, komisch, weil, also in der Serie habe ich mich immer gefragt, so was würde denn passieren, wenn das die noch weiterleben? Und ich habe das Gefühl, das machen die im Comic. Also in der Vorlage ist es eigentlich schon so gemacht, wie es besser gewesen wäre. Und in der Serie haben die es irgendwie dann so gemacht, als wenn es davor gewesen wäre. Und es wäre irgendwie alles, keine Ahnung. Mich gefragt, so was soll das? Warum kommt Tyrese erst so spät? Das bringt doch nichts. Und irgendwie ist die Vorstellung da irgendwie ganz komisch von ihm. Und ich frage mich, was das sollte. Und warum ist Andrea so komisch? Und was soll das? Ich verstehe es nicht. Ist auch, ich weiß, also hat Lara Kahr geschrieben, sie findet die sozialen Fragen dann viel spannender als alles andere. Total, und das finde ich bei Walking, finde ich bei The Walking Dead auch, aber es ist in dieser Konstellation Rick, Laurie und Shane und dann Carl mittendrin. Oh, es ist, ich finde, es war einfach so, so sehr durchgekaut schon das Thema irgendwie von allen anderen Medien und das ist irgendwie so. Irgendwie, ja klar, neues Genre irgendwie, Zombies, aber es ist irgendwie, es gab es doch auch schon tausendmal. Ja, eben. Und das, eben. In der Serie ist es nochmal so viel, viel ausgeschmückter. Da ist ja nochmal, sie hat ja mehrfach wohl was mit ihm, glaube ich, in der Serie. Oder auch über einen längeren Zeitraum. Und das ist ja im Comic auch alles ganz anders. Ja, das hat irgendwie dann so ein bisschen, wenn sie von der Quintessenz, glaube ich, abweicht von The Walking Dead, ab dann wird es immer schlecht. Wenn sie versuchen, irgendwie was anderes zu machen, als Kirkman damit eigentlich vorgesehen hatte. Und das kriegen sie ja auch aktuell, wie gesagt, viel, viel, viel besser hin. Viel, viel, viel besser. Also da, es läuft ja gerade eben die fünfte oder die sechste Staffel schon? Nee, die fünfte, glaube ich. Die sechste. Die sechste. Die sechste. Und die hat eigentlich, die hat eine sehr, sehr gute Grundstellung und ist in den Spitzen top-notch. Also kann ich nicht sagen. Zu den Comics, was hatte ich mir denn noch so aufgeschrieben? Es gibt wohl, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den gesehen hatte, es gibt einen Animationsfilm dazu, der die allererste Ausgabe so ein bisschen in bewegte Bilder und Ton bringt. Doch, ich glaube, ich hatte das gesehen. Denn es ist aber nicht so direkt mit Videos unterlegt, sondern es ist so ähnlich wie bei Guild Wars, wenn das jemand gespielt hat, diese Zwischensequenzen, dass sich Grafiken verschieben oder bewegen, ich kann das gar nicht, wie nennt man das? Wenn du halt oder Grafiken hast, die eigentlich 2D wären, die aber 3D aufbearbeitet wurden und sich halt so ein bisschen bewegen könnten dann dementsprechend. Und so ähnlich ist das auch gemacht. Ist schön, ist aber so ein bisschen wie so ein Teaser, wenn man das haben möchte. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein Comic nochmal, also einen animierten Comic bräuchte, so. Das gibt's ja manchmal. Ist ja eh schon Wahnsinn, was da alles schon nebenher gespawnt ist bei einem Comic. Und das wiederum, es ist so groß, es ist so riesig, dieses Ding. Ehrlich. Ich glaube, es ist das perfekte Medium. Und das mit Serie funktioniert gut. Und ich glaube, das, was Telltale gemacht hat, funktioniert auch in einem gewissen Rahmen. Aber das ist das perfekte Medium. Da kannst du machen, was du willst. Das ist wirklich. So, und das kannst du halt in allen anderen Medien nicht. Sobald du irgendwas mit Schauspielern machst oder mit Animatoren wahrscheinlich oder sogar ja auch, geht es halt nicht mehr. Und ich glaube, man muss das quasi als Comic machen. Ja, es ist. Also, dass es wirklich gut ist, dass es wirklich eine Qualität hat, wo ich denke, ich hatte tatsächlich, es gibt so Sequenzen, da lese ich das und ich merke, ich kriege schwitzige Finger. Und irgendwie mein Herz klopft irgendwie hier im Hals und ich denke so, wie geht's weiter, was bitte? Und das ist momentan irgendwie doof, weil man liest halt hefteweise und das halt irgendwie ein Cliffhanger nach dem anderen. Oder was das kostet, warum, wir haben schon gesagt, was das kostet. Es kostet 50. Eier. 50 Eier. Das kostet 16 Milch. Nur damit du Bescheid weißt. Und davon gibt es 3 Stück und die kosten, glaube ich, alle 50 und dann hast du 150 und dann bist du fast auf dem neuesten Stand. Ja. Und kaputte Knöchel. Und Schnäppchen. Ja. Ja, aber eigentlich ist es kein Schnäppchen, ein Schnappen. Schnäppchen ist zu klein, das ist ein ganzer Schnappen. War das nicht auch so, dass die allererste Paperback-Ausgabe irgendwie unglaublich viel wert ist inzwischen? Das erste Heft ist, glaube ich, ja. Das ist ja eine kleine Auflage und das ist vierstellig jetzt irgendwo. Also ich glaube, es war vor 5 Jahren oder sowas, ist es über 1.000 Euro gegangen im Sammlerwert. Boah. Also da müsste schon was gehen. Es ist ja schon so alt. Ich habe irgendwie überlegt, als es rausgekommen ist, war ich 22. Als ich rausgekommen war, minus. Als du rausgekommen bist, warst du 0. Ja. Oh, da war ein Denkfehler von mir. 2003 ist rausgekommen. Genau, Ende Hello. 2003. Haben wir denn irgendwas? Achso, Unterschiede noch. Ich wollte noch mal kurz drauf eingehen. Ich auch. Worauf wolltest du eingehen? Auf Unterschiede. Zwischen uns? Ja, das stimmt. Ich habe Haare. Ich nicht. Na doch, schon lange nicht mehr rasiert wieder. Was es aber gibt, hinten in der Ausgabe gibt es, im eigentlichen Paperback gibt es da Leserbriefe im Englischen, hatte ich gesehen, die habe ich auch sehr gerne immer gelesen. Das war Ja, die sehr sind cool. schön. Ja, die lesen sich sehr, sehr gut. Hier hinten geht es erstmal so ein bisschen auch um Kirkmans Story, so ein bisschen. Da ist auch ein Bild von Battle Pope. Naja, das wäre jetzt nicht so meins. Aber was ist halt. Ach, stimmt, Invincible hat er auch irgendwie hier mit drin und Das hat so. auch schon eine Million Ausgaben. Hier ist noch ein Interview von Tony Moore. Aber was ich eigentlich gesucht habe. Genau, hinten drinne. Ist die Geschichte des Zombies quasi aufgeschrieben. Alles, was drumherum ist, ob es jetzt die Filme, die Anfänge, Spiele, Brettspiele, Zombie Walks, alles, was drumherum gehört, das behandeln die dementsprechend. Ist so ein Zusatz, liest sich auch ganz nett und kurzweilig. Ich sehe gerade, es gibt auch ein Artbook, was man nochmal kaufen kann. Das habe ich zwar auch noch nicht im Handel gesehen, aber. Oh, kann man mal machen. Fände ich sogar recht schick. Da sieht man sogar den anderen Zeichenstil. Bisschen. So, wenn man den sehen möchte, ich habe hier ein ganzes Kompendium damit vor. Kann ja mal. Wir Das können ja mal ist, gegenhalten. Moment, ich muss mal gerade gucken. Habe ich noch was vergessen? guck mal, bis zu dem. Warte, ich zeige erstmal den ich jetzt, der alte Zeichenstil ist. Wie gesagt, ich finde den schöner, aber wer bin ich? Und dann zeige ich mal Tonis, wenn er was rausgefunden hat. Ja, ich wollte nur kurz zeigen, wie weit es auch. Also, der kleinere Teil, hier ist so ein Lesezeichen drin, ist Tony Moore und der Rest ist Charlie Adler. Also der hat schon eigentlich viel, viel, viel mehr gemacht. Nee. Ja, ich glaube, das ist eins der ersten Michonne-Bilder. Man sieht es schon ziemlich schnell, ne? Dass das echt Ja, also man. anders drauf ist. Es ist halt echt viel schwarz. Ernster, viel, viel ernster, finde ich. Viel, viel Ja, das weniger auch. verspielt. Was ich bei Moore noch so hatte, das ist so. Voll ernster. Ja, ich habe mir das hier ausgesucht. Ah Das ja, ist ich auch weiß auch Michonne. gleich. Das Ohr, wo ich gerade die Szene sehe, ich weiß ja ganz genau, wo das ist. Und ich habe da damals tatsächlich damit. Habe ich angefangen. Ich gucke einfach mal so rein und gucke auf diese Szene und denke mir so. So, What was? the fuck? Was? Und hab dann erstmal, Moment, ich muss erstmal von Anfang an gucken. Das geht gar nicht. Sollte man auch nicht den Fehler machen, zwischendurch reinzugucken. Sollte man, also weitergehen so jetzt. Das Ja, ich tut mir blätter gerade und weh. denke so, wow, wow, Und das ist halt auch nochmal der Hinweis, es ist definitiv nichts für Kinder und es ist auch, es geht sehr, sehr. Es geht alle Grenzen, glaube ich, mal ab. Also alles, was irgendwie, was man sich vorstellen könnte, was in so einem, wenn Shit Hits the Fan passieren könnte, alles, was Menschen aus einem macht, nee, was es aus Menschen macht, das wird behandelt. Und auch gut und eigentlich auch sehr erwachsen behandelt und realistisch, wie ich finde. Also ich könnte es mir so erdenken. sehr erwachsen behandelt, wie sie sich alle gegenseitig die Gliedmaßen abhaken. Oh, Moment, du hast mich geärgert. Warte, leg mal deine Hand hier hin. Oh, warte, du hast mich geärgert. Leg mal kurz deinen Kopf hier hin. Bügeleins. Naja, Sehr gut. Naja, obwohl, also so Sadistenschweine oder so, die überleben ganz sicher lange. Ja, Das das nicht das stimmt. Ding. Ich hatte noch, wir sprechen ja eigentlich nur über den ersten Band. Wir versuchen es ja. Fällt mir gerade spontan ein. Was mich an der Serie gestört hat, und zwar dass Shane viel zu lange gelebt hat und dass der wirklich wahnsinnig geworden ist in der Serie. Das fand ich irgendwie so. Der war ja schon irgendwie immer so, hat sich den Kopf rasiert plötzlich, hat immer sehr viel geschwitzt und immer sehr Bad viel Boy. im Hintergrund Holz gehackt und geguckt und so. Und im Comic ist es ja wirklich nur so, dass irgendwie es eine Szene gibt und dann zack, Sicherung durch. Und es gibt, glaube ich, nur eine Szene, wo er richtig, also eine, wo es sich anbahnt irgendwie und eine, wo er richtig durchdreht. Und der Rest, da ist er ja gar nicht so auffällig. Aber das ist mehr Das Richtung war Verzweiflung, finde ich. Das ist mehr so ein verzweifeltes so. Ausweg suchen und in der Serie ist es irgendwie so. Crazy in the brain. Ja, Maya hat gerade geschrieben, wenn Menschen im Hintergrund Holz hacken, ist das immer ein schlechtes Zeichen. Das ist Siehe Fargo. Ja, das stimmt. Was macht der aber Mann an der Maschine? Das fiel mir irgendwie nochmal auf, als ich das so durchgelesen habe. Also ich habe das jetzt quasi nochmal gelesen einfach und gedacht, so stimmt, der kommt ja nochmal mit auf die Farm und dann hakt er Holz steht im Hintergrund rum und es ist wirklich so, irgendwie ich glaube, ihm geht es gar nicht darum, dass er die Frau haben will von seinem besten Freund, sondern es ist einfach so, der ist mit der Situation komplett überfordert und irgendwie war es alles, hat es gepasst und jetzt kommt Rick und er ist einfach Störfaktor in der Gruppe, weil keiner mehr auf ihn hört und das ist, glaube ich, eher das Problem. Und dann Snap. Und dann hätte er ihn auch, glaube ich, gar nicht, also ich habe vom Feeling her, also in der Serie lockt er ihn ja quasi nachher irgendwie weg und das ist ja irgendwie alles ganz skurril und das Feeling ist ganz anders im Comic. Ja. Also ganz anders. Das fand ich ein bisschen schade. Obwohl der Schauspieler ist natürlich auch, den mussten sie wahrscheinlich ein bisschen lange halten, weil der verdammt gut ist. Der spielt übrigens jetzt in der zweiten Staffel von Daredevil den Punisher, was ich ziemlich cool finde. Oh, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich hätte gesagt, es wurde ja bemängelt, dass wir immer zu lange Ausgaben machen. Ja, das stimmt. Es einfach zu lange ist, weil du immer viel zu viel redest auf einmal. Tut mir leid, das stimmt, ja. Dein bekanntes Problem. Fürchterlich. Deswegen, hätte ich gesagt, machen wir diese Ausgabe schon jetzt ungewohnt früh zu und ich wäre auch, wenn die Resonanz soweit da ist, durchaus auch bereit, mal mit den anderen Füchsen noch etwas länger über The Walking Dead zu sprechen, über das gesamte Werk vielleicht, über auch, was wir von den Spielen mitgenommen haben. Also das Ganze nochmal in der Gänze zu behandeln, das ist jetzt wirklich mehr noch für Leute gewesen, die das jetzt, die den Anfang ein bisschen Hintergrundinformationen dazu haben wollten. Und ja, soweit unser Gedanke dazu. Hast du noch irgendwas, was du noch dir von der Seele von über The Walking Dead abwerfen willst? Nee, ich glaube, ich habe das alles gesagt. Lest den Comic. Also ich habe gerade, ich gucke im Chat und es gibt ja mindestens eine Person, die sich sagt, ich muss jetzt unbedingt den Comic lesen. Die Serie ist schon echt gut so. Ab Staffel 3 ist es schon echt der Knaller und 4, 5 und 6, da kotzt man ja fast vor Aufregung zwischendurch. Aber das Comic ist nochmal eine ganz andere Nummer und es ist irgendwie, also man kann ja quasi schon gucken, wie es weitergeht. Also es ist auch für Ungeduldige immer so eine, also es ist ja auch echt so, ich habe jetzt irgendwie das geguckt, so irgendwie, es war glaube ich erste Staffel Game of Thrones und gedacht so, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und dann habe ich mir die Bücher geholt und habe halt gelesen und das mit den Comics halt genauso. Es ist so wunderschön. Gibt es eigentlich Specials zu, also Special-Ausgaben zu einzelnen Charakteren? Ja. Oh, weil das und hatte ich, das, ja bitte? Es gibt ja diese Michonne-Geschichte. Playboy. Ja, und es gibt halt irgendwie so Holiday-Specials. Komm, hol sie raus, du hast sie doch zu Hause liegen. Nee, die ist hier hinten drin. Also im Companion hinten drin ist halt irgendwie so eine alte Geschichte von Morgan und von seinem Sohn. Ach scheiße, halt stimmt, die kenne ich, wo er Gameboy spielt, war das das? Oder was spielt er da? Ich gucke, ob er Gameboy... Irgendwas spielt er da. Er kriegt, glaube ich... Oder er kriegt einen Gameboy, ne? Ich erkenne das gar nicht, was er hier kriegt. Ja, stimmt. Und der Vater sagt, er besorgt Batterien. Ja. Ja. Das war schön. Das war schön. Aber das ist ja schön, weil das hatte ich in der Serie sehr gut gefunden. So einzelne Story, einfach mal eine Folge auf einen Charakter verwerten, fand ich unglaublich schön. Das war echt toll. Ja, es gibt's hier nicht. Es ist nur fortlaufend, glaube ich. Es wird auch nichts beleuchtet, irgendwie vom Hintergrund oder sowas. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus, damit man den Charakter kennenlernt auch mit. Naja, es geht halt nicht mehr darum, was früher war. Nee, ich glaube, das steht auch hinten drauf so ein bisschen. Die Welt ist weg. The world is gone. Vor allem, den können sie dann doch irgendwie immer den Verrückten pullen und sagen, ach ja, er war eigentlich verrückt und Serienmörder und wollte alle umbringen. Hat euch nur irgendwas erzählt. Gut, ja, dann hätte ich gesagt, machen wir hiermit die Ausgabe The Walking Dead Comic, was drumherum ist und den Anfang zu. Ich möchte euch, wie gesagt, das nochmal sehr ans Herz legen, dass ihr euch dann vielleicht mal so 1, 2, 3 Ausgaben beim Comic-Dealer eures Vertrauens mal zulegt und nicht zu weit nach hinten in die Comics mal linst, sondern wirklich die ersten 5 Seiten Und dann einfach, oder kauft es einfach. Vertraut uns einfach, kauft es einfach und das ist schon richtig. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen guten Abend oder einen guten Morgen, wenn ihr das gerade hört, wenn ihr aus dem Bett steigt. Und diese Folge geht natürlich wieder hoch zu YouTube. Und ja, wir wünschen euch soweit noch einen schönen Abend. Macht es gut und bis demnächst. Tschüss. Ciao. Jetzt das coole, fetzige Intro-Bild und das coole, fetzige wow. Lied. Oh mein Muss Gott. Muss ich wieder tanzen? Nee, das Intro-Bild ist davor. Wupp, wupp. Okay. Ich tanze trotzdem. Dog, dog. Dog, dog. Dog, dog. Dog, dog, fox. Dog, dog, fox.